keinen Millimeter diesem rechtsradikalen Mob. Das sind Leute, die haben mit Deutschland nichts zu tun. Die halten sich ja die Vertreter des wahren Deutschland. In Wahrheit sind es die undeutschesten Typen, die ich mir vorstellen kann.